vom Gebirge her. Es dampft das Tal, es braust das Das Land so hoffnungsgrün, so hoffnungsgrün, das Land, wo meine Rosen blühen, wo meine Freunde wandeln gehen, wo meine Toten auferstehen, das Land, das meine Sprache spricht, o Land, wo bist du?